Bandwürmer gibt es nicht nur in Gestalt von Tieren. Bandwürmer gibt es auch in Gestalt der Menschen. Es sind die Juden. Wie der Bandwurm unbemerkt in den Körper des Menschen eindringt, so schleicht sich auch der Jude unauffällig in die nichtjüdischen Völker ein. Der Jude hält streng geheim, wie viele seiner Rassengenossen mit ihm eingewandert sind. Er fälscht die Zahlen. Auf diese Weise hat das Volk keine richtige Vorstellung davon, wie verjudet das Land in Wirklichkeit schon ist. Ebenso unauffällig, wie sich das Judentum einschleicht, ist es am Werke, das ahnungslose Gastvolk langsam dem Verderben entgegenzuführen. Wie der Bandwurm von innen heraus den menschlichen Körper auf das Schwerste schädigt, so arbeitet auch das Judentum aus dem Volke heraus am Untergang seines Gastlandes. Der Bandwurm ist deshalb so gefährlich, weil er dem Menschen die zum Leben unbedingt notwendigen Speisesäfte entzieht. Während der Mensch von Tag zu Tag schwächer wird, wächst der fremde Wurm immer mehr und erreicht schließlich eine nie geahnte Größe. Eine ähnliche Rolle spielt der Jude im Leben jener Völker, in deren Inneres er eingedrungen ist. Er ist ein Schmarotzer, ein Parasit. Wie der Bandwurm dem Menschen die wertvollsten Säfte entzieht, so beraubt der Jude die Völker, deren Gast er ist, um das Beste, was sie besitzen. Der Bauernstand, die Grundlage eines gesunden Volkstums, wird vom Viehjuden ausgesaugt und vernichtet. Wirtschaft und Handel der Völker werden vom Juden an sich gerissen. Die Moral des Volkes wird untergraben und seine Jugend systematisch verdorben. Das Volk siecht langsam dahin. Es wird vom Juden um sein ganzes Vermögen und seine ganze Lebenskraft gebracht. Gelingt es dem Volke nicht, den jüdischen Bandwurm rechtzeitig auszuscheiden, dann muss es zugrunde gehen. Menschen, die einen Bandwurm im Leibe haben, werden oft von furchtbarem Heißhunger erfasst. Auch die vom Juden heimgesuchten Völker werden nur zu leicht von einem Heißhunger überfallen, der sich in Volksaufständen und Revolutionen äußert. Die Völker kennen den jüdischen Bandwurm nicht, der allein die Ursache dieses Anfalles ist. Und weil sie ihn nicht kennen, bleibt immer nur der Jude der einzige Nutznießer der Revolutionen. Die Geschichte beweist dies seit Jahrhunderten. All das, was das Volk in seinem Heißhunger in sich aufnimmt, wird von dem unersättlichen jüdischen Bandwurm verzehrt. Es gibt viele Menschen, die nicht den Entschluss fassen können, zum Arzt zu gehen, um sich mit dessen Hilfe des Bandwurmes zu entledigen. Ähnlich ist dies bei den Völkern, die vom jüdischen Bandwurm befallen sind. Wohl spüren sie täglich das unheilvolle Wirken des fremden Gastes, wohl fühlen sie, wie ihre Kräfte immer mehr abnehmen, wohl ahnen sie ihr fürchterliches Ende, aber sie bringen es nicht fertig, endlich Schluss zu machen mit dem jüdischen Nimmersatt. Und es kommt, was kommen muss, sie gehen am Juden zugrunde. Der Arzt gab der Frau Müller den Rat, die Kur ihres Sohnes erst dann abzubrechen, wenn der Kopf des Bandwurmes zum Vorschein gekommen ist. Es bedeutet nämlich gar nichts, wenn einzelne Glieder des Wurmes abgehen, denn sie wachsen immer wieder nach. Helfen kann hier also nur eine Radikalkur. Und diese Radikalkur muss so lange fortgesetzt werden, bis der Wurm völlig abgestorben ist. Ebenso wie beim Bandwurm muss auch dem Juden gegenüber eine Radikalkur angewendet werden, um sich seiner entledigen zu können. Wie die Weltgeschichte beweist, haben sich im Laufe der Jahrtausende die nichtjüdischen Völker immer wieder gegen den jüdischen Volksaussauger erhoben. Millionen von jüdischen Gaunern wurden von den ausgebeuteten Völkern davongejagt. Hunderttausende dieser erbärmlichen Verbrecher endeten am Galgen oder wurden lebendigen Leibes verbrannt. Die Völker hofften auf diese Weise endlich Ruhe zu haben vor dem jüdischen Bandwurm. Aber sie täuschten sich. Die Juden vermehrten sich zahlreicher denn je. Genauso wie sich der Mensch von der Bandwurmplage nur dann erlösen kann, wenn er den Schädling vollkommen vernichtet, so können sich die Völker von der Judenplage nur dann befreien, wenn sie ganze Arbeit machen. Tun sie das nicht und begnügen sich damit, nur Teile des Judentums unschädlich zu machen, dann wächst der jüdische Bandwurm immer wieder nach. dann ist er nachher noch gefährlicher als zuvor. Dann war alle Arbeit vergeblich. Bandwurm und Jude sind Schmarotzer der schlimmsten Art. Wollen wir uns ihrer entledigen, wollen wir wieder gesund und stark werden, dann hilft nur eines: ihre Ausrottung.